Kundgabe 3466a. Empfangen durch Bertha Dudde am 1. und 2.4.1945. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer mir nachfolget, der wird mein Reich schon auf Erden gewinnen, und ich selbst werde ihn einführen in das geistige Reich. Doch mein Reich ist nicht von dieser Welt, und darum müsset ihr diese Welt voll und ganz überwunden haben, wollet ihr Aufnahme finden in mein Reich, das euch unvergleichlich Schöneres bietet als die Welt, die noch Anteil meines Gegners ist. Denn die Welt, die irdische Materie, ist das Gebannte, mir noch abtrünnige Geistige, das mein Gegner zu beherrschen sucht und es im letzten Stadium seiner Entwicklung ganz von mir entfernen will. Und dieses Reich sollt ihr überwinden, ihr sollt euch lossagen von ihm und bewusst mir zustreben. Und so ihr also den Weg geht, den ich gegangen bin auf Erden, den Weg der Liebe, so ihr mir darin nachzufolgen suchet, löset ihr euch von seinem Reich, denn die Liebe ist mein Anteil, und jeder liebende Mensch gehört mir an, voll und ganz. Sein Herz öffnet sich meiner Liebe, und ich ziehe es zu mir, in das Reich, das seine wahre Heimat ist, in dem es keinen Tod mehr gibt, in dem alles Leben und Liebe ist. Und darum lasse ich euch durch Prüfungen hindurchgehen auf Erden, auf dass ihr diese überwinden lernet, auf dass ihr nichts mehr anstrebet, was jenem angehört, der bar ist jeder Liebe. Denn die Liebe machet euch zu seligen Wesen, doch sie muss mir zugewendet sein, meinem Reich, auf das sich der Geist zusammenschließet mit mir, dem Vatergeist von Ewigkeit. Durch die Liebe erreichet ihr dieses Ziel. Und darum gab ich euch nur die Gebote der Liebe, die ihr erfüllen sollt. Wollet ihr mir nachfolgen? Gebet dem Mitmenschen Liebe. Helfet ihm in der Not des Leibes und der Seele. Lasset ihn nicht darben, wo ihr geben könnt. Nehmet euch jedes Hilfsbedürftigen an, schaffet und sorget für ihn und trachtet vor allem, seine Seele zu gewinnen für mein Reich. Trachtet danach, auch ihn zum Liebeswirken anzuregen. Und ihr liebet dann auch mich, der ich als Vater meiner Geschöpfe alles zurückgewinnen will, was sich von mir entfernen zu können glaubt. Ihr erfüllet dann die Gebote der Gottes- und der Nächstenliebe. Ihr gleichet euch meinem Wesen an, und meine Liebe wird es euch vergelten. Sie wird euch geben, wie ihr zu geben willig seid. Ihr werdet empfangen dürfen, wie ihr austeilet. Und meine Gabe ist wahrlich ein Geschenk, das euch überaus selig macht. Folget mir nach und wandelt den Weg der Liebe. Und ich werde euch segnen und euch heimholen in mein Reich, so eure Stunde gekommen ist. Amen.